Die König vor allein mit dem Instinkt da. Betrachte den Scherben auf der Mama Limpa. Der Spiegel zeigt mir nur, wie kaputt ich bin. Ich will ein Schritt nach vorne und zwei zurück. Auf der Suche nach dem Sinn. Ich will mich jeden Tag zur Arbeit zum Job, den ich zu hast, da meine Rechnung ist an. Ich stehe mit allen Fallen zusammen, meine Ärzte hat mich fahren. Belogen und betrogen, wir haben den Kühlschrank nicht zum Fressen und mein Gott wird überzogen. Du musst dich entscheiden, fallen oder stehen, denn du hast die Wahl, ignorieren oder sehen. Du musst dich entscheiden zwischen Liebe oder Hass, denn du hast die Wahl zwischen Frust oder Spaß. Oder Spaß. Alles geht daneben, alles hört mich an. Immer auf die Fresse, fall mein ganzes Leben lang. Doch ich reiß mich zusammen, denn ich bin nicht allein. Es geht darum wie mir, und es könnte auch schlimmer sein. Du musst dich entscheiden, fallen oder stehen. Denn du hast die Wahl, ignorieren oder sehen. Du musst dich entscheiden zwischen Liebe oder Hass. Denn du hast die Wahl zwischen Frust oder Spaß.